sunt tu, mein Schatz, bleibst hier. Wenn ich komm, wenn ich wieder, wieder komm, wieder, wieder komm, geh ich heut, mein Schatz, bleib dir. Mal, mal kann ich nicht bei dir sein, aber doch mein Freund ist an dir. Wenn ich komm, wenn ich komm, wenn ich wieder, wieder komm, wieder, wieder komm, geh ich heut, mein Schatz, bei dir. Shots.